Erster in jenen Tagen befahl Kaiser Augustus, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt werden sollten. Zweiter, diese erste Zählung fand statt, als Kyrenius Statthalter von Syrien war. Dritter, deshalb reiste jeder in seine Heimatstadt, um sich registrieren zu lassen. Vierter, auch Josef reiste von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judä, der Stadt Davids, weil er aus der Familie Davids stammte. Fünfter, er reiste dorthin, um sich mit seiner Verlobten Maria registrieren zu lassen, die schwanger war. Sechster, als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit, dass Maria ihr Kind bekommen sollte. Siebter, sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil sie in der Herberge keinen Platz gefunden hatten. Achter, in der Nähe waren Hirten auf den Feldern, die nachts ihre Herden bewachten. Neunter, plötzlich erschien ihnen ein Engel des Herrn, und das Licht des Herrn umstrahlte sie, so dass sie große Angst bekamen. Zehnter, der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Elfter, denn heute ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden, der Christus, der Herr ist. Zwölfter, und das ist das Zeichen für euch, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Dreizehnter, auf einmal war bei dem Engel eine große Gruppe von Engeln, die Gott lobten und sagten, Vierzehnter, Ehre sei Gott im Himmel und Friede auf Erden für die Menschen, an denen Gott Freude hat. Fünfzehnter, nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen und sehen, was der Herr uns mitgeteilt hat. Sechzehnter, sie gingen schnell dorthin und fanden Maria, Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Siebzehnter, als sie das Kind gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Achtzehnter, alle, die es hörten, wunderten sich über das, was die Hirten ihnen erzählten. Neunzehnter, Maria aber dachte über all diese Dinge nach und bewahrte sie in ihrem Herzen. Zwanzigster, die Hirten kehrten zurück und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, genau wie es ihnen gesagt worden war. 21. Als 8 Tage vergangen waren und das Kind beschnitten wurde, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel schon vor seiner Geburt genannt hatte. 22. Als die Zeit ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose vorbei war, brachten sie Jesus nach Jerusalem, um ihn dem Herrn zu weihen. 23. Denn im Gesetz des Herrn steht geschrieben, jeder erstgeborene Sohn soll dem Herrn geweiht sein. 24. Sie brachten auch ein Opfer dar, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. 25. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm, wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. 26. Der Heilige Geist hatte ihm gesagt, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. 27. Vom Heiligen Geist geführt, ging Simeon in den Tempel. Als die Eltern den kleinen Jesus brachten, um das Gesetz zu erfüllen, 28. nahm er das Kind in seine Arme, lobte Gott und sagte, 29. Herr, jetzt lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast, 30. denn meine Augen haben deine Rettung gesehen, 31. die du vor allen Völkern vorbereitet hast. 32. Sie ist ein Licht, das den anderen Völkern die Wahrheit zeigt und die Ehre für dein Volk Israel. 33. Jesu Vater und Mutter wunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. 34. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, dieses Kind wird viele Menschen in Israel zu Fall bringen oder aufrichten. Es wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. 35. Und auch dir wird ein Schwert durch die Seele gehen, damit die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. 36. Es gab auch eine Prophetin namens Anna, eine Tochter Phanuels vom Stamm Asser. Sie war sehr alt, denn sie hatte nur 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte. 37. Danach war sie 84 Jahre lang Witwe und verließ den Tempel nie. Dort diente sie Gott Tag und Nacht mit Fasten und Gebeten. 38. In diesem Moment kam sie hinzu, dankte Gott und sprach über Jesus zu allen, die auf die Befreiung Jerusalems warteten. 39. Nachdem sie alles nach dem Gesetz des Herrn getan hatten, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. 40. Der Junge wuchs heran, wurde stark und weise, und Gottes Gnade war mit ihm. 41. Jedes Jahr reisten Jesu Eltern zum Passafest nach Jerusalem. 42. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie wie üblich zum Fest nach Jerusalem. 43. Nachdem die Festtage vorbei waren und sie nach Hause zurückkehrten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es wussten. 44. Sie dachten, er sei bei den anderen Reisenden, gingen einen Tag lang weiter und suchten ihn dann bei Verwandten und Freunden. 45. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. 46. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. 47. Alle, die ihm zuhörten, waren sehr erstaunt über seinen Verstand und seine Antworten. 48. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie schockiert. Seine Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich voller Sorge gesucht. 49. Er antwortete ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? 50. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagen wollte. 51. Dann ging er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. 52. Seine Mutter bewahrte all diese Ereignisse in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs an Weisheit und Körpergröße und fand Gnade bei Gott und den Menschen.